Deutschlandfunk, Studiozeit. Der Schriftsteller Lorenz Schröter schrieb zahlreiche Hörspiele und Features. Er radelte um die Welt, ritt mit einem Esel durch Deutschland, läuft regelmäßig Marathon und besteigt hohe Berge. Allein an Klaus Kinski ist er gescheitert. Das Dokument seines Fiaskos können Sie jetzt hören. Are you a hunted person? Ganz lustig, kann ich für Sie meinen. Tut mir leid. Und es ging immer weiter, eine ganz lange Pause entstanden. Und die wurde ganz unruhig und ganz verzweifelt, ganz überhebelt, bekam einen roten Kopf und wurde dann eigentlich Kess. Also sie sind vollkommen am Arsch, wenn man ihr scheiß Konzept da durcheinander bringt. Übertretet die Gesetze! Die Gesetze Gottes! Die Kinski-Bänder. Gottes letztes Interview. Von Lorenz Schröter. Ihr armen Irren! Okay, also wie gesagt, es stimmt schon. In Wirklichkeit lohnt es sich nicht, mich so auszulassen, weil man will gar nicht über Scheiße reden. Nicht? Man will nicht über Scheiße, weiß, man weiß, dass Scheiße stinkt, man will nicht eintreten und so. Okay, wenn man aber in Paris lebt zum Beispiel, lange Zeit und dann in bestimmten Gegenden, die eigentlich die schönsten Gegenden sind, von Alt Paris und so. Und man kann nicht gehen, weil man nur in Hundescheiße tritt. Nur in Hundescheiße. Also dann sprüllt man den ganzen Tag verfluchter Hundescheiße. Okay. Nicht? Das ist einfach, weil man in die Hundescheiße tritt. Sonst denkt man nicht an Hundescheiße, nicht? Aber ich bin doch keine Hundescheiße. Nein. Oktober 1991. Am Tag zuvor hatten Paul, der Fotograf und ich Klaus Kinski auf einem Parkplatz in der Nähe von San Francisco getroffen. Wir hatten über seine Agentin Brunelli ein Interview arrangiert für eine Zeitschrift. Und dann habe ich sie nur vor mir und dann sehe ich, mein Gott, das ist ja grauenhaftes Scheiße, aber es lohnt sich ja gar nicht, dass ich mich so sehr für diese Zeitung auslasse, denn die ist ja auch nicht schlimmer als andere. Das ist ja gar nicht besonders im Supermarkt hier, es gibt 50 solche, nicht? Eine schlimmer als die andere, die amerikanischen, nicht? Vielleicht noch schlimmer. Monat behaupten, dass jemand mit Sexsymbol ist. Hab ich ja geschrieben, ich hab gesagt, diese Zeitung mit von hängenden Schwänzen, da wäre es Playgirl, nicht? Und wollen Sie da auch mal rein? Irgendwelche Nutte würde denen in die Eier treten, wenn sie überhaupt welche haben. Die behaupten aber, irgendwelche frustrierten Ficken behaupten plötzlich, weil sie irgendjemand geil sind, behaupten sie, das ist ein Sexsymbol. Nächsten Monat spricht kein Mensch mehr darüber. Das heißt also, die behaupten, es wird einfach behauptet, irgendwas, okay? Und dann, wenn sie bei irgendjemand anders rumfummeln können oder irgendwie sich viziös einbilden, dem könnte man reinlegen, dann versuchen sie also, irgendwas zu finden, denjenigen anzuprangern. Ach, das könnte doch vielleicht gar nicht stimmen und der hat doch gesagt das und das. Das ist einfach zum Kotzen, es ist ein ganz mieses Durchschnittsniveau, nicht? So wie heute diese Zeitungen eben alle sind, nicht? Werden ja auch immer kleiner, die Formate. Die einzige, die immer größer werden, ist dieses Interview. 3 Stunden standen wir auf dem Parkplatz und versuchten, ein Interview und Fotos zu machen. Komm her. Ich weiß ein schönes Spiel. Dann haben wir mit Kinski eine Schreibmaschine gekauft und einen Kaffee getrunken. Mein Geschenk hat er gleich weggeschmissen, sich im kalifornischen Nichtrauchercafé eine Zigarette angezündet und gesagt, ich soll ihn morgen punkt 7 Uhr früh anrufen. Ich habe mal die Geschichte von Daily Mirror gelesen, okay, mit Maxwell bin ich befreundet, bei Maxwell war ich nicht mal in seinem Haus in London, Sie wissen, wer Maxwell ist, nicht? Ja. Dem britischen Verleger gehörten neben der Mirror-Gruppe die Berlitz-Sprachschulen und die Hälfte von MTV Europe. In eine arme jüdische Familie in der Ukraine geboren, überlebte Robert Maxwell als einziger den Holocaust. Später ertrank er unter mysteriösen Umständen. Ob er von seiner Luxusjacht gesprungen oder gefallen ist oder gar gestoßen wurde, ist bis heute unklar. Also, die Geschichte von Daily Mirror war mal so, das Format der Zeitung war wirklich gemacht, damit die Leute, die Hausfrauen, ihre Heringe einwickeln können. Nicht zu groß und nicht zu klein. Das ist ja auch gar nicht falsch. Vielleicht sind die Heringe kleiner geworden. von den Giften. Ja, vielleicht von den Giften in den Zeitungen. Ich meine, die waren mal so bekannt, weil die immer die Wahrheit gesagt haben, aber nicht witziös und nicht großkotzig, dass sich da irgendein Reporter wichtig gemacht hat, sondern die Wahrheit gesagt haben. Ich will damit sagen, alles, was viele Leute angeht und was einfach wahr ist, was einfach stimmt, nicht? Und nicht nur im Dreck rumwühlen und nicht nur gehässig sein, nicht? Das, ich meine, das hat ja überhaupt mit Journalismus überhaupt nichts zu tun. Ihr Heuchler! Zuerst entferne den Balken aus deinem Auge und dann sieh zu, wie du den Splitter aus meinem Auge siehst. Ich will sie überhaupt nicht gehässig fertig machen. Ich bin ja nicht umsonst, habe ich mir zwei Beine ausgerissen, um jetzt hierher zu kommen. Also ich meine, wenn Sie Angst haben, dass Sie jetzt gehässig fertig gemacht werden in irgendeinem Artikel von mir. Ich habe überhaupt vor niemand Angst. Was soll denn das heißen? Ja, ich meine, oder wenn Sie das nicht wollen, oder wenn Sie das... Es ist doof, dass man sich selbst in die Fresse haut, aber warum habe ich mich da mit den Leuten nun wieder nochmal eingelassen, wenn man noch gar keine Kontrolle über die Sachen hat? Ist doch ganz klar, man muss Kontrolle über die Sachen haben. Ist doch logisch. Jede Firma, die was verkauft, nicht? Jede Firma, die was verkauft, hat Kontrolle über ihre... Deswegen zahlen sie ja für die Anzeigen. Weil diese meisten Leute, die mit Film und Dings zu tun haben, sind ja so, die wichsen sich einen ab. Die holen ja morgens um 4 in New York oder wann oder woanders auch in Deutschland wohl die erste Tageszeitung nach der Premiere, um zu sehen, was ein Kritiker schreibt. Das ist doch voll. Ich meine, die sind ja krank. Na gut, und die anderen Leute natürlich sagen, wenn die so doof sind, na gut, dann werden wir uns noch wichtiger tun. Das ist wie mit den T-Shirts, okay? In Amerika zahlt man für ein T-Shirt, wo eine Biermarke draufsteht. Oder nur draufsteht, I don't know, I like my grandmother, oder was immer, zahlt man 18 bis 20 Dollar. Und man macht Reklame für die Bierfirma und zahlt dafür 20 Dollar. Die Bierfirma sagt sich, wenn die Leute so doof sind, dass sie für uns noch Reklame machen und 20 Dollar zahlen, dann sollen sie es ruhig tun, und da haben sie auch recht. Mhm. Wie viel Dollar müsste man ihnen zahlen für so ein T-Shirt, dass sie es tragen? Ja, genau. Genau. Yeah. Aber es ist nicht, nein, das ist ja das... Die Leute wollen ja alle irgendeine Markierung haben. Das ist auch ganz normal, weil jeder will irgendwas sein, jeder will irgendwas darstellen, jeder will irgendwas gehören zu einem Team. Wie oft hat man das jahrelang überall an den Autos angeklebt? Chicago University, die waren nie auf der University. Und selbst wenn, sie sollen doch die Schnauze halten, das geht ja gar, interessiert ja gar keinen. Aber nein, die machen das ja nur, damit sie zu irgendwas gehören, okay? Sicher ist eine einzige Hochstapelei, wenn sie von Münchhausen gemacht ist. Und die Geschichte gut gemacht, das ist ja sogar sehr komisch. Sind Sie auch ein Hochstapler? Das ist typisch. Also gibt es Journalistenschulen, wo man sowas lernt, solche dummen Fragen? Nein, das muss ich Ihnen jetzt erklären. Ich bekannt bin und alle Preise dafür bezahlt habe, dass ich jedem ins Gesicht sage, wenn ich es für nötig halte, was ich denke, ins Gesicht sage oder einfach in die Luft schreibe. Was habe ich nötig, Hochstapler? Das ist ja Quatsch. Nein, ich wollte zum ersten Mal, dass ich mal irgendwie auch eine Frage an Sie loswerde. Bisher sind sie ja einmal ausgewichen. Und jetzt habe ich den ersten Strohhalm mal wieder... Natürlich ist eine blöde Frage. Ich würde Sie ja lieber was anderes fragen. Oder Sie könnten jetzt fragen, haben Sie auch heimlich vor, seine Zeitung aufzumachen? Ja, genau. Ja, in Wirklichkeit, ja, ich habe das heimlich vor. Und wie groß ist dann das Format? Gibt es den Hering dann gleich mit? Das ist ganz furchtbar tragisch, diese ganze Geschichte mit den Leuten, die Hände abhacken und so. Die Kinder schon, das ist so grauenhaft. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die ich wirklich interviewen will. Und davon steht Klaus Kinski ganz oben auf der Liste. Weil er ein Ungeheuer ist. Weil er so ganz anders ist als ich. Kinski ist Gott. Und leider nützt er das auch aus. Weil das alles kleinbürlige Scheißer sind, die irgendwo jedem in den Arsch kriechen und das und das und das und das und das. Sehen wir vor, die Geschichte Little Drama Girl, diese eigentlich doofe Geschichte, die ich damals gemacht habe, da waren Riesenstreitereien zwischen Arabern und Juden und Finanziers. Ach, könnte man das sagen, könnte man das zeigen, zeigt mir jetzt, dass die Juden auch die Araber in die Luft jagen mit Bomben und so einen ganzen Quatsch. Und dann haben sich darüber gestritten, Warner Brothers wollte nicht, dass ich weil ich nicht Jude bin. Ja. Ich bin nicht Jude und auch kein Amerikaner und könnte nicht den Chef des israelischen Geheimdienstes darstellen. Also ich muss also erstmal Jude sein und jemand umgelegt haben. Das hört, wenn jemand sagt, also Sie wollen Al Capone darstellen, haben Sie denn mal schon jemanden umgelegt in Ihrem Leben, sonst können Sie doch das gar nicht tun. Es ist alles so doof. Nicht? Es ist langweilig. Aber Gott sei Dank hat das ja mit wirklichem Leben gar nichts zu tun. Nicht? I shake your hand, please? And I wonder, how can you stand the human society? Und ich habe gesagt, I stay away from them. Ja, leider Gottes. Ich habe, als ich, bevor ich Sie getroffen habe, habe ich mir auch irgendwie so 10 Fragen ausgedacht und natürlich muss man ja machen und muss man gar nicht machen. Ja, das ist mir dann auch klar geworden, als ich Sie getroffen habe. Habe ich ja auch weggeschmissen. Also das war das Erste, was ich gemacht habe. Lernen Sie von den Sachen. Lernen. Ich habe viel ununterbrochen, viel, wie auch andere gelernt. Wie sagt man, alles, was mir nicht war, gelernt und zuhören. Eigentlich bin ich nur hergekommen, um meine einzige Frage beantwortet zu bekommen. Also das war... Was ich für eine Frage habe? Ob Sie Angst vor dem Tod haben? Ob Sie Angst vor dem Tod haben? Das ist eine dämliche Frage. Nein. Gott hat damit leider verdammt recht. Ja, gut, das ist eine blöde Frage. Ich finde es unglaublich. Er sitzt am längeren Hebel. Wir normalen Sterblichen stellen in unserer Hilflosigkeit immer bloß dumme Fragen. Es ist einfach eine, Sakrileg. Es ist eine Anmaßung, überhaupt Tod darzustellen, auch in Filmen und Dingen. Es ist immer etwas, was fast tabu ist. Also die Fragen, diese jetzt im Allgemeinen, diese aufdringlichen, dummen, dreisten Fragen von Leuten. Ja, was haben Sie denn Angst vor dem Tod? Wo wissen Sie, worüber Sie reden? Wissen Sie, was Tod und ob es das überhaupt gibt und das und das? Das ist alles so sinnlos, diese Fragen. Und warum soll ich Ihnen darauf antworten? Ja, das weiß ich auch nicht, aber... Ja, genau. Man kann ja auch gar nicht mal die Tür zuknallen und sagen... Wer hat eigentlich festgelegt, dass Gott gut ist? Kann nicht der Allmächtige auch schlecht gelaunt sein, dem wir einfach nur lästig sind? Wenn man sich dafür interessieren würde, was die Leute alles tun auf der Welt und was sie fragen, was sie tun und sich gegenseitig abknallen und dann... Mein Gott, würde man ja wirklich in Scheiße wirklich ersaufen. Ich glaube, Gott ist nicht der gute Jesus-Kumpel, wie ihn sich Motorradfahrer ausdenken. Und vermutlich hat er auch keinen weißen Bart. Wie kommen Sie auf solche blöden Fragen? Ja, weil sie so intensiv... Sie sind da so... Wahrscheinlich so da... Wie man eben, wenn man auf einer schlechten Schule ist, oder weiß ich was nicht. Sie sind da einfach so reingewachsen in dieses ganze Milieu von Idioten. Ich sehe da gar nicht, diese Frage würde wahrscheinlich gar nicht von Ihnen kommen. Wahrscheinlich haben Sie nur den Kopf zerbrochen, was andere Leute fragen und was man schon mal gefragt hat. Und so. Nein. Ich habe immer gesagt, vor langer Zeit schon, als das anfing mit Interviews vor vielen Jahren, wie können als Leute so meine Tür geklopft haben, meine Garderobe und die Tür aufgemacht haben, mich mit Arschtritten die Treppe runterher, wie können sie wagen, in eine Tür einzudringen von ihr, ohne sich anzumelden. Ich habe das nie gemacht, ich habe nie jemanden angesprochen. Ich habe früher mal auf der Straße, als ich noch nie mit Theater noch gar nichts zu tun hatte, und auch später, wenn ich mal jemanden gesehen habe, kam er jemand irgendwo raus aus einem Hotel, ein ganz berühmter Schauspieler, und ich hab in der Ferne gestanden und einfach nur gesehen, das war eine große Überraschung, dass er da einfach da ist. Ich habe nie gewagt, ihn anzusprechen überhaupt. Nicht? Aber dieses proletarisch verbreitete Frechheit von angeblichem Journalismus bringt das ja alles mit sich. Nicht die Frechheit, so wie bei Pressekonferenzen. Denn das heißt, wir schreien einfach welche dazwischen. Wieso haben Sie? Wieso? Wieso? Ich bin das Bild von der Frau von Ihrer Tochter. Halt doch die Schnauze, du Nutte! Schreien Sie alle durcheinander. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja so wie eine Lynchjustiz. Jetzt kommt nur noch an, wer die größeren Steine hat. Steinhardt. Also, aus jedem Land kommt irgendjemand, der sich das Geld zusammenspart als angebildete Journalistin. Und dann wird es in ganz lange Pausen, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie fragen sollen. Das ist bei Ihnen auch schwierig. Ja, dann kommt der Herzog, ist nur wirklich ein Idiot, aber da hat er mal eine ganz gute Antwort gehabt, die auch nicht so komisch ist. Da hat dann jemand gesagt, ja, wieso plötzlich war ganz keiner kennt, hat irgendwas gefragt. Und dann sagt jemand, wieso haben Sie in Nosferatu, wieso war das denn antisemitisch? In jedem Menschen steckt der Drang zur Transzendenz. Wir wollen wissen, was hinter dem Horizont ist. Und dann hat sich nachher herausgestellt, er hatte den Film gar nicht gesehen. Wir sehnen uns nach dem Unerreichbaren. Ja, das ist immer wieder dasselbe Scheißdreck, immer wieder dasselbe. Warum sind wir nicht zufrieden mit dem Diesseits? Was geht's uns eigentlich an? Warum erwarten wir Antworten vom anderen Ende? Das ist mir egal, auf jeden Fall stimmt die Antwort nicht. Es ist einfach über, es ist einfach, ich weiß schon gar nicht mehr, was dazu sagen. Deswegen sage ich mir so, mit dem Schnupfen, den ich habe und so, habe ich mir gedacht, das hat gar nicht mit Ihnen persönlich zu tun. Ich habe einfach, wie sagt man, ich traue keinem, nicht? Ich traue der Zeitung nicht, so wie ich sehe, wie die Zeitung gemacht ist, ich traue ihr nicht. Aber ich meine, was ja, das ist ja nur was anderes, weil das hat damit nichts zu tun, dass ich sage, ich mache das Interview nicht, sondern ich will wissen, was die auf das gesagt haben, was ich gefragt habe, was ich verlangt habe als Bedingung. Mhm. Ja? Ja, das weiß ich leider selber nicht. Also das ist, Er weiß das selber nicht. Mein Gott, ich friere ich bloß, wenn ich Feuer mache. Es ist eiskalt hier. Ja. Was? Wie bitte? Was haben Sie daraufhin gesagt? Haben Sie mit Ihnen gesprochen? Ja, ich habe mit Ihnen geredet und eigentlich warte ich eigentlich jetzt doch auf eine Antwort, mehr oder weniger. Also das ist also ein bisschen... Das ist in jedem Fall ja besser, wenn Sie morgen tun als heute, weil mir läuft die Nase wirklich wahnsinnig in die Augen, tränen mir. Das ist kein Quatsch, sondern ich habe das nicht nötig, das als Ausrede zu nehmen. Ja, ich glaube Sie. Das ist wirklich so, ich vergesse immer wieder die Anzeichen von diesen, weil ich so Krankheiten gar nicht so wichtig nehme, ich versuche immer zu ignorieren. Also, als ich gestern anfing zu niesen, fiel mir dann abends ein, naja, natürlich, das ist das Zeichen oft, dass man eine Grippe hat, nicht? Mhm. Aber natürlich habe ich mir die gestern nicht geholt, sondern die habe ich mir irgendwo geholt vor ein paar Tagen, die bricht dann plötzlich aus von einem Augenblick zum anderen, nicht? Mhm. Aber das ist nichts Besonderes. Ja, also worauf warten Sie? Ich warte. Worauf warten Sie? Auf eine Audienz. Nein. Worauf warten Sie jetzt als Antwort? Wir wollen es ja nicht, wir haben jetzt wirklich so viel geredet, ich habe so viel geredet, das kann nicht alles sinnlos sein, was ich gesagt habe, dass man jetzt zu irgendeinem Resultat kommt. Man kann das plötzlich jetzt so verschummeln. Meine Fragen waren ja ganz, meine Bedingungen waren ja ganz klar. Die waren von Anfang an so. Ja, ich glaube, also die haben jetzt, glaube ich. Die sind plötzlich hier angekommen. Die haben jetzt die dass man sich mit mir abgestimmt hatte, die Daten mindestens eine Woche vorher oder 10 Tage vorher, was immer meine Bedingung war. Okay, und ich lasse sie nicht einfach auf, habe nicht gesagt, dass ich sie einfach auf der Straße stehen lasse, und sie hauen, ein Glück. Auch Gott braucht eine gläubige Gemeinde, um zu existieren. Haben Sie mit denen gesprochen oder haben Sie die gefackelt? Ich habe mit denen gesprochen. Na gut, da haben Sie ja ausgesprochen, was ich gesagt habe. Ja, klar. Und Sie haben halt gesagt, ich soll Sie interviewen. Das haben Sie, hat meine Redaktion mir gesagt. Das ist schon wieder so ein Befehl. Ja, und der ging an mich. Und das versuche ich ja jetzt. Ohne die Person zu fragen, die interviewt werden soll. Nein, natürlich nicht. Sie machen mal gar nichts, mein Lieber, haben die Ihnen gesagt. Sie machen mal hier, Sie sind da, Ihre Reise ist bezahlt worden im Charterflugzeug. Und Sie nein, das war schon Linie. Haben was zu essen bekommen. Sie machen Ihren Job, Sie interviewen ihn. Nein, es waren schon... Das ist eine Frechheit. Sie waren schon etwas freundlicher. Gehirnlich völlig verblödet, denn die Frage, die Sie an Sie gestellt haben, kam ja nicht von Ihnen, sondern die kam von mir. Anstatt die Frage zu beantworten, das heißt die Bedingungen zu beantworten, die ich verlangt habe, sagt man Ihnen, Sie kümmern sich mal nicht darum, Sie machen das Interview. Das ist eine Unverschämtheit. Die Antwort ist so dumm, frech. Kennen Sie das Prokrustesblatt, wo man von einer Seite gezogen wird und von der anderen Seite gezogen hat und so langsam... Ja, gut, aber wir reden hier nicht. So komme ich mir vor. Unterhaltung über, wer das Opfer ist, nicht? Ja, das sind wir beide, ne? Ich bin nicht das Opfer. Na gut, okay. Sie sind der Täter, der Folterknecht. Also, was ist das? Sieht man mal. Entschuldigung. Nein, ich meine, Sie haben sich das vorgenommen. Denken Sie nicht, dass alles immer alles gleich so einem in den Schoß fällt. Das habe ich schon gemerkt. Ich meine jetzt nicht in meinem Fall, sondern überhaupt nicht. Ich bin auch nicht. Ich schaue ja ein bisschen. Nothing wrong with it, dass Sie so verbissen sind. Dabei, das ist ja okay. Hat Moses auf dem Berg Sinai auch mit Gott verhandeln müssen? Welchen Trick wandte Gautama Buddha unter seinem Bodhi-Baum an? Auf welche Bedingungen musste sich Prophet Mohammed einlassen? Jetzt sage, Sie wäre jetzt die große Chance, dieses Leben zu haben und das alles, sondern die Fakten, Sie müssen die Fakten akzeptieren, nicht? Im Augenblick sind sie nicht geklärt, nicht? Ja, gut. Vor allen Dingen, ich bin jetzt wieder, also. Ich bin jetzt eben durch das Ganze, ist mir alles wieder ins Gedächtnis zurückgekommen, provoziert, dass die eigentlich nie sich herausgenommen haben, einfach alles zu verschleiern und zu verfummeln und nie auf meine Bedingungen geantwortet haben und sie einfach nur hierher geschickt haben, das heißt, ihnen die Reise hier bezahlt haben und jetzt ihnen wieder gesagt haben, sie machen das Interview. Ohne auch auf wieder vom Neuen auf die Frage. Und das finde ich unverschämt. Und ich habe ja gestern gesagt, ich bin, wenn man sich richtig, richtig doof benimmt, dann ist es sehr leicht, mich in Wut zu bringen. Nicht in Wut zu bringen, dass ich mich dabei so engagiere, aber dass ich also endgültig sage, leckt sie mich am Arsch, nicht sie, sondern die Leute nicht. Ich habe bis heute nicht, bis jetzt nicht, und das ist ja alles so unakzeptabel sowieso, das ist ja alles mit wegen einem dieser Punkte, wäre es ja schon eigentlich zu Ende. Das ist gar nicht so außergewöhnlich, ich bin gar nicht der Einzige auf der Welt, der das verlangt. Und selbst wenn ich der Einzige wäre, wäre es mir auch egal, aber es gibt es überall, dass Leute sagen, okay, die machen das und dann, ich habe die Kontrolle darüber, sie geben mir die Fotos, und zwar die Originalfilme, und ich lasse sie entwickeln hier im Kodak-Labor, wie das professionell gemacht wird, ich suche sie aus und schicke ihnen die ausgesuchten. Nicht so wird's gemacht. Mhm. Ich lasse auch nicht wegfahren mit den Fotos, sondern schicken die mir das Double und dann sagen sie, lassen sie ihn doch ruhig ankritzeln und wir drucken nachher doch die anderen. Das kenne ich doch alles. Ja, also. Das ist doch so oft erlebt. Ich will damit sagen, das ist doch alles dieser Trick, mich reinzulegen, ist doch ganz sinnlos. Deshalb heißt es in der Bibel und im Koran, du sollst dir kein Bild machen von deinem Gott. Ach, du. Doof, dass ich mit ihnen gar nicht unterhalten kann, diese Leute da bei ihnen. Weil es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder die schicken mir dieses vertraglichen Brief, den ich bis heute nicht habe. Das Fax ist nur von einer Herr Kino, ein paar Worte an meine Agentin, natürlich Herr Kinski darf die Fotos aussuchen. Das ist doch kein Vertrag, das ist doch keine bindende, Vereinbarung, okay? Also nur unter diesen Bedingungen. Das sind die ersten Bedingungen überhaupt, die ja nicht mehr erfüllt sind. Ja, aber das ist nicht das Problem. Das einzige Problem ist... Das ist kein Problem. Wenn das kein Problem ist, müsste es ja hier sein. Ja, okay. Das stimmt. Ich kenne doch alles, wie das vor sich geht. Vertragliche Vereinbarung, unterschrieben von der verantwortlichen Person, das ist vom Chefredakteur selbst oder wer auch immer, und nicht von einer Frau Kino, die irgendeine Angestellte, was weiß ich, wer das ist. Ja, die ist schon... Namen dahinter, mit ihrem Namen auf dem Papier steht Kino, was weiß ich, wer das ist. Herr Kinski darf seine Dinge ausführen. Sagt nachher jemand, was die Frau da geschrieben hat, nicht will ich. Das haben sie ganz anders gemeint und so. Naja, also okay, genau, wie will das abschließen jetzt, damit... Also dieser Vertrag. Gut, ich wünsche Ihnen gute... Ich lasse die Filme hier entwickeln. Ja. Gut, ich werde... Das sind 24 Stunden, weil ich schicke Ihnen die ausgesuchten Fotos. Und dazu kommt, dass ich wissen will, wie viele Seiten die bringen wollen und dass ich die dritte Seite will. Und dann können Sie, dann werden Sie kriegen, dass Sie sonst nie kriegen würden. Gut, ich werde es ausrichten. Ja? Okay. Alles klar. Gut, ich bedanke mich. Sagen Sie mir Bescheid, damit ich weiß, ich habe viele andere Sachen zu tun, damit ich weiß... Bescheid heute noch. Gut. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Okay. Nur weil ich noch nicht Feuer gemacht habe und nicht Feuer machen wollte, bevor Sie mich angerufen haben und was weiß ich, und ob man nur ans Treffen und so. Und das ist ja alles, das geht immer gleich alles durch meinen Kopf. Das heißt also, Sie sehen, dass ich nicht einfach nur... Ich mir sage, also Gott, wenn der jetzt anruft, dann sage ich ihm, ich bin krank und ich kann. Ja, ja, klar. Das ist ja schon, geben Sie wirklich Mühe. Schon genug, nicht? Zumindest jetzt nicht. Ja. Okay. Jetzt sind wir hier für ein paar Tempotaschentücher. Mit unserer Zeitung wenigstens. Ja, das Papier ist auch so. Ist auch so schlecht, das löst sich gleich auf, wenn ein Tropfen rauffällt. Hm? Ja? Ja. Okay, also bis später. Gut, danke. Nicht riechen kann ich auch die Herren vom Gericht. Da hocken sie mit Fäusten wie ein Schwergewicht auf ihrem Paragraphenthron und brennen jedem, der nicht blecht, ein Schandmal auf die Stirn. Die werden ihren Lohn bald kriegen für ihr gottverfluchtes Recht. Dass ich bei dieser Jagd nicht darf der Hauptmann sein, naja, das werden sie mir wohl verzeihen. Man schlagt dem ganzen Lumpenpott das Maul mit einem Hammer kurz und klein! Also, es steht, dass ich mindestens 6 Seiten bis zu 12 Seiten, was weiß ich, na gut, das ist ja alles ganz offensichtlich. Das ist also, und dann, dass ich die Fotos selbst zuerst hier sehe und dann die ausgesuchten Negative, also die Positive an die schicke. Mhm. Das ist doch gut so, oder? Ja, das ist alles okay. Es steht nur nichts von der Titelseite. Ja, was Sie fragen wollten, ob wir nochmal irgendwie zusammenkommen. Ja, ich bin ja mit dem Brief einverstanden, den Sie gefaxt haben. Mhm. Ich finde es nur unverschämt, dass die einfach ignorieren, was ich frage. Ja, das mit dem Titel, sagen wir mal so. Ich meine, Sie gehen gar nicht drauf ein überhaupt. Ja, anscheinend wollen Sie das nicht so richtig. Also, ja, wollen Sie es nicht, sonst hätten Sie ja gleich gesagt, logisch. Also, jetzt wollte ich halt fragen. Rolling Stones, wo ich damals mit 60 Minutes gar nicht hingefahren bin, wenn ich mit der Droge wurde, das kann ich auch noch machen, irgendeinen anderen Tag. Dem hatten wir mal ungefähr 20 Seiten in Rolling Stones und so. Aber da habe ich immer nur gesagt, Cover Story, Cover Story. Yes, okay, Cover Story. So ist wohl der Monotheismus entstanden. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Okay, na, wenn die wirklich interessiert sind, eine Zeitung, dann machen die natürlich eine Cover-Story, ist doch klar. Cover-Story heißt doch den Titel, nicht? Mhm. Dass sie sich da so verstecken, das heißt, dass sie sich so unheimlich wichtig vorkommen mit ihren Titeln. Ja, also, soweit ich das jetzt interpretiere, sind sie da, wollen sie sich da nicht festlegen. Also, ich muss jetzt auch sagen, dass ich schon langsam etwas entnervt bin und schon etwas gestresst bin von diesem ständigen Hin und Her. Und jetzt wollte ich halt fragen, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Naja, was, also, möchte wissen, was die über den Titel sagen. Es ist nicht so, dass ich nur so geil bin auf die Titel von denen, sondern weil ich eben seit Jahren immer, außer es ist ohne meine Beteiligung geschehen, nicht? Na gut. Mhm. Ohne meine Beteiligung geschehen, nicht? Dann bringt ihr irgendwie Seiten und, okay, dann habe ich ja mit denen gar nicht vorher gesprochen, nicht? Mhm. Aber auch die große Sache ist, die man zusammen macht, also sich engagiert. Da habe ich seit Jahren immer Titel und habe die zig Sachen abgelehnt. Also ich meine, gut, Stern ist eine Scheißzeitung und das Spiel ist eine Scheißzeitung, aber beide haben Titelgeschichten gemacht. Nicht? Ich meine, was deutsche Zeitung anbetrifft. Der Bild hat mir gesagt, dass sich die Nachforschung ergeben hat, dass 92% der Leser die Zeitung der Serie wegen gekauft haben. Meine Güte, das erzählen die mir ja nicht, wenn es nicht stimmt. Mhm. Also was soll der Quatsch? Sagen Sie ihm doch, okay, ich bin mit diesem Brief einverstanden, mhm. Aber die sollen sich äußern zu dem Titel. Ja, aber jetzt zum Narren halten lassen. Also es ist im Augenblick niemand mehr da in der Redaktion. Ich habe gefragt, ob jemand antworten. Ja, also dann kann ich nur sagen, dass dieser Titel nicht garantiert werden kann. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist doch alles gesagt. Das kann ich nicht garantieren. Das ist alles, was ich machen kann. Moment, in diesem Fax, haben Sie dasselbe Fax bekommen? Ich habe es bisher noch nicht bekommen, also das liegt aber, weil es hier im Hotel gerade besetzt ist. Es sind zwei Seiten, es ist eine Seite, wo ich, also Kinski einlegen, finden Sie den von Ihnen gewünschten Vertrag. Herr Paul Schirnhöfer. Das ist der Fotograf, ja? Aha, okay. Und unser Redakteur Lorenz werden Sie noch telefonisch benachrichtigen. Unser Redakteur Lorenz Lorenz, der heißt Lorenz Lorenz? Ja, das ist mein Künstlername. Okay. Lorenz Lorenz werden Sie noch telefonisch benachrichtigen. Okay. Was ist hiermit geschehen? Nein, Sie sind ja nicht Lorenz Lorenz. Doch, das bin ich. Sie sind Lorenz Lorenz? Ja. Sie sind Redakteur? Nein. Ja, und unser Redakteur Lorenz... Nee, ich weiß nicht, warum Sie das geschrieben haben. Ja? Ich bin nicht Redakteur. Ja. Nein, das ist mein Künstlername. Also das, ich weiß nicht, manchmal macht das mal so, mal so. Also das ist so eine... kleine Missgeburt, die mir noch anhängt. Ah, naja, ich verwechsel jetzt völlig. Ich dachte jetzt eben, ich verwechsle meinen Namen. Ich kann mir nie Namen merken. Mhm. Das hat mit Ihnen, Ihren Namen schon. Ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Außer nach Jahren plötzlich, dann vergesse ich es nicht mehr. Also, Sie rufen mich jetzt an von wo? Ich bin jetzt im Hotel. Im Hotel in San Francisco. Aha. Nee, aber Sie heißen doch? Lorenz Schröter. Aber Lorenz Lorenz ist sozusagen mein Künstlername. Ah. Ich bin derselbe. Also das ist dasselbe. Und der Paul Schirnhofer ist der Fotograf, der sitzt zwei Zimmer weiter. Wir hier in Hamburg möchten Sie bitten, uns den Vertrag als bald und geschrieben zurückzuschicken. Mhm. Der Vertrag ist unterschrieben von Jürgen Fischer, das ist der Chefredakteur. Das ist der Chefredakteur, ja. Das kann man ja auch nachprüfen, steht im Impressum drin. Na. Sie können ja, das dauert ja nur 5 Minuten, nicht? Da ist jetzt nur niemand mehr in der Redaktion. Also da ist jetzt Dienstschluss, habe ich schon angerufen gerade. Also da habe ich jetzt schon 3 Nummern durchgeversucht, da ist niemand mehr da. Jetzt ist da ja auch schon fast 8 Uhr abends oder sowas. Da ist leider Gottes niemand mehr da und ich kann Ihnen halt nur... Ich habe, wenn da keiner mehr da ist, ist ja auch kein Sinn, den Fax jetzt zurückzuschicken. Nein, das nicht unbedingt, aber es geht ja, das ist mir ja jetzt wurscht. Aber mich interessiert es nur noch, ob wir noch zusammenkommen und irgendwie einen Termin machen könnten mit einem kleinen netten Interview oder einem großen netten Interview und irgendwie ein paar schönen Fotos. Das ist das, was mich interessiert. Das mit dem Fax und mit dem Vertrag, das interessiert mich ja persönlich überhaupt nicht. Das können Sie schicken, wann Sie wollen. Das interessiert mich persönlich überhaupt nicht, wann Sie dieses Fax zurückschicken. Das ist mir ja wohl. Ja, ja, ja. Nee, gut, wir machen ja morgen einen Termin. Wir sehen uns morgen. Wir fahren dann gleich zum Meer. Sie kommen hier sogar auf die. Sie sind auf der Straße hier zum Meer. Mhm. Und in der Zwischenzeit. Heute ist Freitag. Ja, wird ja wohl morgen jemand bei Ihnen in der Redaktion sein. Ja. Ja, wir können das ja unabhängig von denen machen. Nee, das ist voll sinnlos, was Sie da sagen. Also, ich meine, man sagen Sie das wirklich so naiv oder wollen Sie mich damit reinlegen? Unabhängig heißt was? Im Augenblick, wo Sie einen Artikel haben, wo der Fotos gemacht wird, die Fotos habe ich dann in der Hand. Und gut, ich schicke es aber dann gleich, ich mache keinen Quatsch. Ja. Ich suche die richtigen aus und schicke sie dann. Ja. Das ist schon richtig so. Also das, ich, ja gut, okay. Das ist ja Unsinn, was Sie sagen. Ihr könnt es ja schon immer machen. Wir können es schon immer umformen. Das ganze Hinke hätten wir schon längst gemacht, nicht? Das ganze Hinke davon ab, dass es alles geklärt war, nicht? Und ja, aber jetzt ist es ja geklärt, oder? So ziemlich. Ist ja wichtig, oder? Ich verstehe es im Augenblick so schlecht. Ja, der Titel ist ja auch wichtig, obwohl das nicht richtig ist. Gut. Dann muss ich mich jetzt nur ein bisschen beeilen, damit ich dir noch jemanden erwische. Gut, ich bedanke mich. Gute Besserung. Ja. Jesus zieht sein Hemd aus, kniet vor dem ersten Besten nieder und wäscht ihm mit seinem Hemd die staubigen Füße. Einfach eine einzige Frechheit, das Ganze. Nicht? Und dumm und blöd. Und wenn Sie das nicht sehen, dass das Ihre Chance ist, wenn Sie fähig sind, das zu schreiben, das alles zieht natürlich automatisch, schließt mit ein, die Bedingungen. Die Bedingungen sind ja nur zweitrangig. Das heißt, sie sind Bedingungen. Ich meine, zweitrangig, sie auszuführen. Das ist doch alles so unwichtig, was die sich da in ihrem Gehirn auspopeln. Das ist ein vollkommener Quatsch, was sich hier alles abspielt, okay? Und ich werde immer verärgerter dabei. Es kam mir kein Nachtportier oder eine Nachtschwester. Ihr Nachtportier da. Nein, das war in Hamburg, okay? Der war halt. Ist ja gar nicht kompetent. Das dritte, vierte oder fünfte Fax aus der Redaktion hat der einzige Redakteur unterschrieben, der noch nachts im Büro war. Natürlich ist der kompetent. Gut, das kann ich alles gar nicht sehen. Das sagen Sie nicht. Jeder sagt immer, Lichene, du hast meine Käsestulle runtergeschmissen. Nein, nein, das ist nicht wahr. Du hast sie mir runtergeschmissen. Das haben wir als kleine Jungs gesagt, nicht? Das ist Blödsinn. Jeder sagt, was er gerne sagen will, nicht? Es wird immer blöder, nicht? Es wird immer döver. Er schreibt, setzen Sie sich bitte sofort in, oder gleich mit dem Herrn, das sind Sie, in Verbindung. Ja. Er spinnt denn der? Das sind ja so, das sind so Boy Scouts-Anordnungen oder was. Ich soll jetzt Sie suchen? Gut, das ist jetzt zwischen uns gar nicht ausgemacht. Sie haben mich auch eben angerufen. Das heißt, die Leute sind völlig ununterrichtet, uninformiert. Okay? Ja, das tut mir ja furchtbar leid. Ja, Maria, gut, aber ja. Die sollen jetzt äußern, was die wollen. Das haben sie doch jetzt in diesem Fax gemacht, hey, oder? Hey, nur hören Sie mir zu, ich weiß genau, was ich rede. Das wird ja immer schlimmer, ich sag doch gerade. Der schreibt, es ist als Kammerstorfe, wenn es unseren Ansprüchen, die Motive unseren Ansprüchen gerecht werden. Der ist wohl Größenwahn, der ist ja vollkommen verrückt geworden. Ja, es geht nicht dann gegen Sie. Wenn ich Leute schicken, von denen die überzeugt sind, dass es, dass, oder meint der mich? Na, dann ist es ja noch schlimmer. Der weiß ja nicht, wen er hierher geschickt hat, weiß er weder, ob der Fotograf gute Fotos machen kann, noch ob sie schreiben können oder was. Was soll das? Wenn es den Ansprüchen gerecht wird, was soll denn das heißen? Ja, das ist mal was anderes. Einmal ist es diese Fettsau im Golf und einmal ist es, ob es überhaupt den Ansprüchen... Also nee, das ist wirklich wahr. Das Ganze ist also wirklich unsympathisch, richtig unsympathisch. Wenn der Titelmann Kinski, kein Spätzünder. Auf dem Titel der letzten Zeitschriftenausgabe stand Generation Spätzünder. Der Artikel hat ihm offensichtlich nicht so gefallen. Ich denke immer, das sind so ganz geistreiche Aussprüche, aber so blöd. Das ist das Schlimme. Ich denke immer, sie haben es erfunden. Ich denke immer, die können das beim Patent, aber es ist alles schon 100.000 Mal gequatscht worden. Ziert sich nicht. Sollen Sie das über mich auch schreiben? Also, da wird mir immer mehr klarer, die schreiben, also die Leute über diese Generation da, was schon eine Unverschämtheit ist, wie sie die analysieren und sagen, das ist eine kleinbürgerliche, mittelmäßige. Und wer sind denn die Leute bei Ihnen? Dieselben. Genau, Sie haben es erkannt. Ja, Sie haben es erkannt. Sie zeigen mit dem Finger auf die anderen und halten sich fähig oder berechtigt, sie zu analysieren und sie zu kritisieren und sie zu beurteilen. Es ist nicht lächerlich, es ist lästig. Okay? Es gibt also nur die Möglichkeit und da müssten Sie wirklich man kann gar nicht nennen Geduld, sondern akzeptieren und für selbstverständlich akzeptieren, tagelang hier zu bleiben und sich je nachdem zu verabreden, so wie damals die hergekommen ist. Monate! Ach, über ein Jahr. Mein Business Manager in Los Angeles musste mich fragen, Klaus, sei doch so gut, empfang doch die Frau und gib mir das Interview für ihr Buch, weil ich bin der Vertreter mit dem sie da zusammen gewohnt hat, von einem Plattenmann, und der ist auch Plattenvertreter und Petrolvertreter und so. Und der sagt also, tu es doch, die ist so intelligent und so, und die bittet mich so wahnsinnig darum, okay. Da hat das monatelang gedauert. Das prophetische Zeitalter ist vorbei, weil keiner die nötige Geduld aufbringt. 8 Tage, okay. Mhm, ja, ich will damit sagen, genau wie Sie es auch schreibt, man hat auch gar nicht kritisiert. Da habe ich Sie einfach gesagt, no, morgen kann ich Sie nicht sehen, ich fühle mich nicht so gut, ich kann Ihnen morgen nichts sagen, ich kann, was soll ich mich da zwingen? So kann man das nur machen und nicht ein gebuchtes Flugzeug für einen billigeren Flug und sagen, mein Flugzeug geht, okay, ich meine jetzt nicht Sie persönlich, sondern Sie sagen, wie Ihr Flugzeug geht, okay? Ihr Flugzeug geht und die Vereinbarung ist gar nicht gemacht, nicht? Das war auch mit dieser Frau, die eine wirklich ziemlich bekannte Schriftstellerin ist, mit der war es vereinbart, dass sie mir, und die hat mir auch alle Texte geschickt vorher, okay? Und ich habe ausgestrichen und gesagt, nein, das hast du völlig missverstanden, das streich das aus, das ist Quatsch. Deswegen nachher haben die Leute sich verschiedene große Illustrierten, nicht nur Playboy, sondern auch American Vanity und die anderen. Nur Playboy hat am meisten, glaube ich, der gezahlt, das ging sich nachher gar nichts an, aber haben sich gezankt, um den Artikel zu haben und haben zwar ausnahmsweise so viele Seiten gebaut, wie sie normalerweise gar nicht bringen. Nicht, also ich will damit nur sagen, so ist der technische Vorgang, nicht einfach, dass ich mir mit dem Artikel, weil ich besitze diese Sachen gar nicht, ich sammle sowas überhaupt. Ich weiß nur, dass es so war und ich finde, das ist also mindestens die Basis von irgendwas, nicht? Ich mache es nur, wenn die Geschichte wichtig genug ist, das heißt wichtig genug, wenn man wichtig genug nicht mich da exhibitionieren bei den ganzen Lesern, das ist nur wichtig genug, dass ich mich dafür interessiere, dass es nicht verkümmert und verschrumpft herauskommt. Das heißt also, es muss eine bestimmte, Dimension haben, nicht? Das heißt, es muss die wichtigste Geschichte einer Ausgabe sein. Das interessiert mich nicht. One moment, please. Also man kann nicht einfach hier so sich was wünschen und dann auch noch frech werden. Einen Augenblick muss man in meinem Roomservice was sagen. Just keep it there. Thank you. Da kommt nämlich gerade mein Frühstück rein. Das ist zu spät. Bed and breakfast. Ja, es kommt nur etwas spät. Und es kamen überhaupt keine Antworten mehr auf meine Bedingungen. Ich glaube, ich habe nichts anderes zu tun, als mich zu amüsieren. Ich muss halt kurz meinen Roomservice abnehmen. Das interessiert mich ja gar nicht. Die können über mich reden und schreiben, was sie wollen. Die können sagen, dass ich zum Nahen gehe. Alles, was sie wollen, interessiert mich überhaupt nicht, was über mich in Zeitungen steht, was andere Leute dummerweise über mich in Zeitungen schreiben. Über mich. Ich will damit nur sagen, es ist nicht so. Sonst würde ich mich mit Ihnen überhaupt nicht mehr am Telefon unterhalten, okay? Weil ich habe wirklich andere Sachen vor und interessiert. Just keep it, leave it there. Wenn Sie überhaupt ernst zu nehmen sind, dann müssen Sie Ihre Chance daran sehen, was Sie dabei erreichen mit Ihren Leuten, was weiß ich. Die Letterman Night Show in New York, die eine der populärsten ist, die hat 2 Jahre lang immer meinen Agenten sich gewandt, ob ich nicht komme. 2 Jahre lang, das heißt ja nicht, dass ich nun jetzt wunder, wie sie, sag mal, mir einen abwichse, dass die Leute mir hinterherlaufen, sondern ich hab's einfach nicht machen wollen. Gut. Wenn ich machen wollen und dann, da habe ich sie gemacht, weil ich dann sowieso nach New York musste und habe mir dann die Reise von gleich von 3 verschiedenen Leuten bezahlen lassen aus Europa, weil ich verschiedene Sachen war. Und dann haben die mir das Geld vorher Cash ins Hotel gebracht, was sie auch noch nie gemacht haben, der Produzent selbst. Okay, weil sie mich einfach wollten. Das ist doch ganz klar, beim Film macht man das auch so. Wenn man nicht will, den lässt man verrecken. Wenn man will, da fährt man hinterher und schiebt ihm das Frühstück in den Arsch. Heute basteln sich die Menschen ihren Glauben lieber selber. Das Göttliche sei eine Art Äther, der den Sinn des Lebens ausstrahlt, damit wir uns nicht sinnlos vorkommen. Wir glauben, Gott sei im Jenseits. Da ist er gut aufgehoben und stört nicht weiter. So ist Film, aber da Sie ja keine Ahnung haben von diesen ganzen Sachen, ist es auch für Ihnen zu Vorwurf zu machen, dass Sie es nicht wissen. Es ist nur einfach so, beim Film oder wo auch immer. Wenn man etwas will, muss man dafür zahlen. Doch jede Religion spricht von einem lebenden Gott. Einem Gott, der sich einmischt und nicht nur herumschwebt als moralischer Gradmesser, der unsere Taten nach Gut und Böse abwägt. Gott ist kein Thermometer. Aber wenn man nicht mit Geld zahlt, muss man in einer Beziehung zahlen, muss man die Bedingungen anerkennen. Von dem oder von der Sache, von der man was will. Nicht? Ne? kann auch nicht zu einem Wetter sagen. Ach, verflucht nochmal, wird jetzt endlich Sonne. In Wirklichkeit ist Gott 1,72 Meter groß und raucht Camelfilter. Er hat himmelstahlblaue Augen und fleischige, sinnliche Lippen, die aussehen wie aufgeschnittene Pflaumen. Seine Zähne sind nach vorne gebogen, weil er dauernd Fuck sagt, eigentlich eher wütend ausspuckt. Und wer mit ihm sprechen will, muss auf seine Bedingungen eingehen. Wenn man sich richtig, richtig doof benimmt, dann ist es sehr leicht, mich in Wut zu bringen. Und das bedeutet kein böses Wort über ihn. Sonst hätte er gar nicht mit dem Propheten geredet. Deshalb stellen wir uns Gott als lieben Menschen vor. Da muss man anfangen, wirklich mal bescheiden zu sein und die Schnauze zu halten und auf das zu warten, was man gerne will. Und nicht nur mit dem Finger zu schnipsen und sich einzubilden, ist es einfach da. Hä? Das ist nur eine Anstrengung, es ist ein Rumgeärgere, man fummelt da herum und ignoriert meine Bedingungen, man schreibt mir dämliche Faxe, jedes Mal ist jemand anders, der unterschreibt. Nee, ist alles Quatsch, ich habe schon also wirklich Zeit verloren damit. Ich habe Zeit verloren, mich interessiert nicht der Druck. Ich würde wohl ewig noch in diesem Hotelzimmer sitzen und warten, wenn Gott sich nicht bei diesem, seinem letzten Interview, erkältet hätte. Das habe ich das Ding auch in dem Buch geschrieben, dass eine Horde von alten Frauen in Rollstühlen, die hatten alle bonbonfarbene Kleider an, als wenn man sie verhöhnt. Und jeder hat einen Luftballon an den Rollstuhl angeknotet, je nach der Farbe von ihrem bonbonfarben. Das ist eigentlich traurig. Kurz darauf ist Klaus Kinski gestorben. An Lungenentzündung. Ich gehe jetzt noch einmal und zwar zum letzten Mal weg. Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist. Die Kinski-Bände. Gottes letztes Interview von Lorenz Schröter. Mit Klaus Kinski und Lorenz Schröter. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Michael Ogrisek. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.